war Scherenbier. Für Adolf Hitler melden wir. Die rote Front schlagt die Entzwei. Es war marschiert, ach und die Straße frei. Es aber wird ab und die Straße.